linken Zeit. Komm, wahrer Gottes Sohn, von dem wir alles haben. Komm, holdes Menschenkind, das nichts besiegen wird. Komm, unerschaffener Sohn, der ohne Anfang ist. Komm, neugeborenes Kind, das sich in Zeit und Jahre schließt. Ach, komme doch, mein Hirt, ach, wunderbarer, komm, ach, komme mich zu laben, ach, Kraft, Held, Friede, Fürst, schau, wie nach dir die dürre Seele dürst. Ach, Davids Kind, ach, Davids Herr und Sohn, du kommst, mein Glaube spürt dich schon. Nimm meine Seele und mache diese Thank you. Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Gottlob, die bange Hoffnung ist gestillt. Meine Seligmache ist zu mir herniedergekommen. Ach, aber ach, er hat der Sünder Bild an sich genommen. Sein Wohnhaus ist ein schlechter Stall. Er liegt in einer eingeschränkten Krippen. Die Ankunft bringt der Sehnsucht neue Qual. Es zittern die erschrockenen Lippen. Schweigt, Törichter, dein und der Menschen Schmach hat ihm die Wohnung und Gestalt gegeben. Dein Ungehorsam nahm ihr Gottes Ebenbild. Er will durch Demut deinen Hochmut heben. Du sollst nun wieder Gott, wie er dir ähnlich sein. Darum nimmt er dein Fleisch und hüllet sich darein. Und Stunde sind erfüllt, Christus. Trank der geschenkten Endlichkeit. Weil aber dieser Herr unendlich ist und in sich diesen Erdkreis schließt, so wird noch sein und deine Kommenszeit. Bemerk es wohl, mein Geist, solange es heute heißt, kommt er an allen Orten her.